am Hauptbahnhof zurückbleiben? Das gilt für uns aber nicht. Wir fahren nämlich mit, Kollege. So sieht das aus. Hast du gerade Kollege gesagt? Hab ich, ja. War das jetzt nicht ein bisschen voreilig? Ich meine, noch wer hat dir denn den Floh ins Ohr gesetzt? Ich denke, das ist so gut wie sicher, dass ich da Nachrichten lesen werde, mein Fritz. Ja, ist es ja. Oder kann er jetzt noch mal dazwischen kommen? Jetzt sei mal unbesorgt. Du machst dir doch Gedanken um deine Zukunft. Hallo, ich habe irgendwann was anderes behauptet. Was soll schon dazwischen kommen? Du bist das Lesensmächtig. Das Lesensmächtig? Na ja. Eine schöne Stimme. Stimmt. Ja, eine schöne Stimme hat er, aber ein bisschen grummelig ist er. Na und? Denk mal an Gerald Kötter, Heinrich. Gerald Kötter, ist grummelig. Stimmt. Frage wäre höchstens, wie es mit dem Schreiben aussieht. Ja, schreiben kann ich auch. Er geht da nicht nach Sprache, nach Schreiben, sondern nach Aussprache. Er muss doch dann teilweise auch die Nachrichten verfassen. Ehrlich? Oder zumindest korrigieren. Also nicht. Aber das schafft er schon und das mit der Aussprache erst recht. Le pied bütschnir moja. Was? Muss man da sowas hoch aussprechen können? Blödsinn, lass dich nicht ärgern. Chazie i pschest. Wobei mir das Polnische ja nicht mal so fremd ist. Das finde ich eine der zärtlichsten Sprachen der Welt. Schließlich wohne ich in der Uckermark bei Schweden. Ja, eben. Ach so, sind das Polen? Nee. Da kriegst du einfach mit, wie das Polnische klingt. Das klingt so weich wie Portugiesisch. Da komplett mein Deutsch. Ach toll, du warst auch schon in Portugal? So sieht's aus. Welchen Grund gibt es denn da, Pole zu sein? Ich war ja auch schon öfter da. Neuerdings sind da ganz viele Russen und Ukrainer. Stimmt, hab ich auch gehört. Kennst du, warst du eigentlich mal in diesem Club der polnischen Verlierer? Sieht so aus. Ist für deine Radiokarriere auch sicher irrelevant. Mich würde viel mehr interessieren, ob man da bei der Arbeit eigentlich auch rauchen kann, zum Beispiel. Was, du willst bei der Arbeit rauchen? Hallo? Ist doch widerlich. Das geht natürlich allerhöchstens im Raucherraum. Ich schätze, das ist ja scheiße. Das ist ja dann wie im Krankenhaus. Tja, mein Lieber. Wenn ich es mir genau überlege, ist es eigentlich kein schlechter Vergleich. Ah. Wird man da nicht schwermütig? Ja, ich müsst ihr doch wissen. Quatsch. Ich werde höchstens schwermütig, wenn ich hier aus dem Fenster kieke. Wieso, was ist denn da? Na, guck doch mal. Ach so, jetzt muss ich hier mal kicken. Ich sehe Wind. Wo denn Wind? Ja! Was denn, ich sehe nichts. Ja, eben. Ja. Ist nämlich schon ein Zappenduster um kurz vor sechs. Das ist Brandenburg. Ja, weiß ich doch. Jetzt sieht man sie aus dem Weltall. Wenn man da auf Deutschland, vom Weltall runterkickt auf Deutschland, dann denkt man, was ist denn das für ein dunkler Fleck da? Schwupp ist Brandenburg. Du meinst jetzt die Uckermark? Ja. Verstehe ich nicht. Naja, weil die Uckermark die dünnst besiedelte Gegend Deutschlands ist. Mino Uckermark? Ja, ja, ja, ist, glaube ich, die ist die dünnst besiedelte Gegend in Deutschland. Klar, und ja, da. Und die dunkelste. Ja, aber hier ist nicht Uckermark, hier ist gerade zufällig mal Wald. Wollte ich doch gemeint haben. Nee, aber trotzdem. Ich hab mal gehört, dass die Westler früher zur DDR immer Dunkeldeutschland gesagt haben. Ja. Was denken Sie sich da mal dabei? Die wollten immer den Ostler geißeln, der sich nicht mal eine Autobahnbeleuchtung leisten konnte. Ach, darüber möchte ich überhaupt gar nicht reden, scheiß Leute. Genau, Kapitalistenbüttel. Fand ich als Westberliner sogar ja. schlimm. Ja! Ach, und den Kapitalismus verachtest du jetzt so? Logisch, schließlich bin ich ein Opfer vom Kapitalismus. Wieso bist du ein Opfer des Kapitalismus? Überleg mal. Bildungsnotstand? Seit der Wende ist doch der Osten voll runtergekommen. Ja, aber ein sozial marktwirtschaftlicher Biotop, oder? Naja. 60% Sozialhilfeempfänger, so sieht's alle aus. Wählen grün und der Staat hält sie bei Laune. Wie schafft er denn das eigentlich? Der Staat veranstaltet so lustige Radioprogramme, dass du abends jetzt vorm Radio sitzt und dir keine gesellschaftskritischen kapitalismusumstürzlerischen Gedanken machst. Schweinerei eigentlich. Ich kann das ja nicht beurteilen, ich höre ja nie Radio. Deswegen gehörst du ja auch zu denjenigen, die sich den Kapitalismus wegwünschen. Ja. Doch überhaupt gar nicht. Nee? Wieso, der ist dir doch so verhasst. Ja und? Ach so, du meinst, wenn der weg ist, der Kapitalismus, hast du keinen mehr zum Hassen. So sieht's aus, aber sag mal, fährt Fritz auch diese von dir gerade beschriebene Ruhigstellungsschiene? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ich meine, würde ja voll Gerätschaftsgerät mit meinem Gewissen kollidieren. Also ich kann mich jedenfalls nicht erinnern, dass da jemals irgendwie öffentlich zum Umsturz aufgerufen wurde, oder? Nö, eigentlich nicht. Ich weiß nicht, ob das so das Richtige ist für mich da. Wieso denn? Jetzt hab dich nicht so. Ich meine, womöglich werde ich noch nie nötig, da Börsenkurse vorzulesen. Quatsch. Das ist doch ein Jugendsender. Ich weiß nicht, und wenn man da nicht mal rauchen darf. Naja, mein du Gott. Du bist arbeitslos. Hast du denn überhaupt schon mal gearbeitet? Ja, müsste ich jetzt mal kurz überlegen. Aha, alter Drücker, Drückerberger. Du musst das Ganze einfach erstmal versuchen. Und wenn ich da plötzlich irgendwann Werbung vorlesen muss? Kann ich mir bei unserem Nachrichtenabteilungsleiter schwer vorstellen. Dann kannst du ja immer noch sagen, du Kapitalistenbüttel oder irgendwas. Aber darauf kann man es doch vielleicht erstmal drauf ankommen lassen. Du sollst den Sender ja auch nicht heiraten. Also ich weiß.